Просто другой. Einfach anders. И у нас первая тема была очевидная разница. Und das erste Thema war offensichtlicher Unterschied. Offensichtlicher Unterschied. Вторая тема у нас была другие люди. Das zweite Thema war andere Menschen. Andere Menschen. И сегодня тема ты не можешь это спрятать. Und heute das Thema du kannst es nicht verstecken. Du kannst es nicht verstecken. Ты не можешь это спрятать. Du kannst es nicht verstecken. И 2 Коринфянам 6 глава 9 стих. 9 lesen wir. Там апостол Павел говорит: мы неизвестны, но нас узнают. Апостол Павел sagt hier, als wir sind unbekannt und doch wohlbekannt. Нас не знают, но потом узнают. Die kennen uns nicht, aber die erkennen uns nachher. Люди должны нас узнавать. Die Menschen sollen uns kennen, erkennen. И ты не можешь это спрятать, und du kannst es nicht verstecken als ein Christ. Amen. Ты не можешь это спрятать. Du kannst es nicht verstecken. Ты можешь, конечно, попробовать. Du kannst natürlich versuchen. Но тебе нельзя это прятать. Aber du darfst es nicht verstecken. И ты не можешь это спрятать. Und du kannst es auch nicht verstecken. Ты слышишь? Hörst du es? Мы неизвестны. Wir sind unbekannt. О, мы не говорим на каждом углу, что мы христиане. Also wir reden nicht einfach so in die Luft, dass wir Christen sind. An jeder Ecke. An jeder Ecke. Нет, мы не говорим это. Nein, wir reden es nicht überall. Но люди узнают. Aber die Menschen erkennen oder kennen dann мы uns. Мы другие. Wir sind anders. Мы не просто другие. Wir sind nicht einfach anders. Nicht nur einfach anders. Есть другие люди, они странные. Weißt du, es gibt Menschen, die sind ein bisschen komisch. Они другие, они странные. Die sind anders und die sind komisch. А есть другие, они классные. Und es gibt andere, aber die sind cool. Ага, и тебе интересно с такими другими und людьми. Du hast Spaß, mit solchen Menschen rumzuhängen. И мы, как христиане, другие. Und wir sind als Christen sind wir anders. Но не другие странные, а другие классные. Nicht anders komische, andere Christen, sondern andere, die cool sind. Amen. Это наша с вами задача. Und das ist unsere Aufgabe. Если ты христианин, wenn du ein Christ bist, ты другой. Du bist anders. И ты другой не потому, что ты носишь крестик. Und du bist anders nicht, weil du ein Kreuz hier hast. Не потому, что у тебя на машине рыбка. Oder an deinem Auto ist ein Fischchen, ein Fisch. Это все хорошо. Das ist alles gut. Пусть у тебя лучше будет большая рыбка, чем никакой вообще. Also besser hast du einen großen Fisch an deinem Auto als gar nichts. Okay. Okay? И хорошо, если ты носишь крестик, все классно. Es ist auch gut, es ist super, dass du ein Kreuz hier um den Hals hast. Но не в этом твое христианство. Aber nicht darin ist dein Christentum. И ты не потому христианин, что говоришь Аллилуйя через каждое слово. Und du bist auch nicht ein Christ, weil du nach jedem zwei Wörtern Halleluja schreist. Нет, ты другой, потому что в тебе другой дух. Du bist anders, weil der Heilige Geist, ein anderer Geist in dir wohnt. Anderer Geist, ein Дух anderer Святой Geist. В тебе. Der Heilige Geist ist in dir. Amen. Amen. Он другой. Er ist anders. Okay? И люди это должны это заметить. Und andere Menschen sollen es merken. Это высший дух. Das ist ein höherer Geist. И люди говорили про Даниила, у него высокий дух. Die Menschen дух. Haben über Daniel gesagt, er hat einen hohen Geist. Hohen Geist. Ein hohen Geist. Они не знали, что он святой. Und die wussten nicht, dass er heilig ist. Не знали, что святой дух. Die wussten nicht, dass er einen Heiligen Geist hat. Nein, говорят, это высокий дух. Die haben gesagt, das ist ein hoher Geist. Это то, что у нас есть. Das ist das, was wir haben. И иногда ты об этом даже не знаешь. Und manchmal weißt du selber nicht. А дьявол это знает. Und der Teufel weiß es. Teufel weiß es. И он хочет, чтобы ты остался таким забитым, темным. Und er will, dass du so verschlossen, sich gekehrt bleibst. Он хочет, чтобы христиане имели имидж второсортных людей. Und er will, dass du ein Image oder die Christen ein Image von den zweitklassigen Menschen haben. Вы знали, что в коммунистических странах христианам запрещали получать высшее образование? Habt ihr gewusst, dass man in kommunistischen Ländern den Christen verboten hat, hohen Abschluss zu bekommen? Им запрещали посещать университеты и институты. Also man hat ihnen verboten, auf die Unis zu gehen. Христиане не имели права учиться, например, в Советском Союзе. Die Christen hatten kein Recht in der Sowjetunion, also die Unis zu besuchen. Или на Кубе. Oder in Kuba. Почему? Warum? Потому что дьявол хотел, чтобы они оставались второсортными людьми. Weil der Teufel wollte, dass die Christen zweite Klasse Christen sind. Да, и они должны были темными быть. Und die sollen irgendwie so dunkel bleiben. Такие темные, dumm такие, also необразованные. So ungebildet. Знаешь, когда я учился в школе, weißt du, als ich in die Schule ging, я принял Иисуса. Und ich habe Christus angenommen. Я родился свыше. Und ich wurde von oben geboren. Когда я был в школе. Als ich die Schule besuchte. И после этого я стал учиться лучше, чем раньше. Und nachher habe ich angefangen, bessere Noten zu bekommen als davor. Это правильно. Und das ist richtig so. Если ты христианин, исполнен Духом Святым. Wenn du ein Christ bist, voller Heiligen Geist. То у тебя будут лучшие оценки. Dann wirst du bessere Noten haben. Ты будешь умнее других. Du wirst besser und schlauer sein als die anderen. Amen. Amen. И ты будешь работать лучше других. Und du wirst auch besser arbeiten als die anderen. Amen. Amen. Это есть наше отличие. Das ist der Unterschied bei uns. В практической жизни. Im praktischen Leben. Мы вырвемся на лучшие позиции. Also werden bessere Positionen einnehmen. В нашей работе. Bei uns in der Arbeit. В любых каких-то сферах бизнеса. Oder in verschiedensten Sphären deiner Geschäftswelt. Некоторые думают так примитивно о Духе Святом. Also viele denken sehr primitiv über den Heiligen Geist. Они думают, Дух Святой — это сила. Sie denken, Heiliger Geist ist die Kraft. Это исцеление. Das ist die Heilung. Это чудеса. Das sind die Wunder. Иногда. Manchmal. Эй, Дух Святой гораздо больше. Nein, aber der Heilige Geist ist viel, viel mehr. Чем чудеса и чем исцеление. Nur die Wunder oder die Heilung. Дух Святой гораздо больше. Der Heilige Geist ist viel mehr. Он Дух мудрости. Das ist der Geist der Weisheit. Он дает развитие. Und er hat die Entwicklung. Он дает развитие здесь. Hier die Entwicklung. Во всем. In allen. Знаешь, он двигатель научного прогресса. Weisheit ist ein Antrieb, ein Motor von fortschrittlichen Sachen. Он открывает новые законы. Er entdeckt auch neue Gesetze. В физике. In der Physik. В астрономии. Oder in der Astronomie. И люди, которые наполнены Духом Святым, они это начинают познавать. Und die Menschen, die mit Heiligen Geist erfüllt sind, die erkennen es. Моисею Бог дал алфавит. Mose hat das Alphabet bekommen. Представляешь, он был первый человек. Er war der erste Mensch. Который стал писать буквы. Der die angefangen hat, die Buchstaben aufzuschreiben. Buchstaben. Mit Buchstaben. Это Моисей был первый. Das war der Mose, der erste. Бог дал Моисею алфавит. Gott hat dem Mose das Alphabet gegeben. Эй, до него египтяне писали только символы. Vor ihm haben die Ägypter nur mit Symbolen geschrieben. Они рисовали эти символы. Die haben die gezeichnet, also die Symbole ausgegeben. Это была единственная возможность писать. Und das war die einzige Möglichkeit zu schreiben. Но Бог дал Моисею алфавит. Aber Gott gab Mose Alphabet. И с тех пор люди стали писать буквы. Ab dem Zeitpunkt haben die Menschen angefangen, Buchstaben zu schreiben. Впервые в жизни. Zum ersten Mal im Leben. Во всем мире. In der ganzen Welt. Это Бог дал человеку это die Menschen diese Entwicklung gegeben. Знаешь, людям, weißt du, Gott gibt besondere Weisheit den Menschen, die mit erfüllt sind mit Heiligem Geist. Er gibt uns auch die Kreativität. Поэтому, школе, deswegen, wenn du in der Schule lernst oder an der Uni, du brauchst den Heiligen Geist. Weil er wird dir mehr Verständnis geben als alle anderen. Du wirst gute Noten bekommen. Школе, weißt du, als ich in der Schule war, also ich habe mir keine Mühe gegeben. Свыше, aber als ich von oben geboren wurde, habe ich verstanden, man muss was dafür tun. Я должен быть другим. Ich muss anders sein. И мне захотелось получить все пятерки по экзамену. Und ich wollte in allen Fächern oder in allen Prüfungen Einser bekommen. Мне захотелось. Ich wollte nur Einser haben. Все пятерки. Nur Einser. По всем экзаменам. In allen Prüfungen. Я стал молиться. Und ich habe angefangen zu beten. И стал учиться. Und ich habe angefangen zu lernen. Не только молиться надо. Nicht nur beten. Но и учить, okay? Sondern auch lernen. Amen. Okay? Amen. Не только учить. Nicht nur lernen. Но и молиться. Sondern auch beten. Не только молиться, nicht nur beten, но и учить. Sondern auch lernen. Amen. Amen. Знаете, как реформаторы говорили, ora et labora. Weißt du, wie die Reformatoren gesagt haben, bora. Ora et labora. Ora et labora. Молись и работай. Bete und arbeite. Не только работай. Nicht nur arbeite. Но и молись. Sondern bete. Не только молись. Nicht nur bete. Но и работай. Arbeite auch. И когда ты молишься и работаешь, wenn du betest und arbeitest, развитие приходит. Die Entwicklung kommt. Успех приходит. Der Erfolg kommt. Amen. Amen. Okay, я стал молиться. Und ich habe angefangen zu beten. И когда ты молишься, Господь дает тебе мудрость. Wenn du betest, gibt Gott dir Weisheit. И когда ты учишься, у тебя появляется большая способность wenn du учиться. Lernst, dann hast du mehr Fähigkeit, das alles aufzunehmen. Знаешь, нам нужно научиться напрягать свои мозги. Weißt du, wir sollen lernen, unseren Verstand oder unser Gehirn anzustrengen. Братья и сестры, нам нужно meine читать liebe книжки. Schwestern und Brüder, wir sollen mehr lesen. Меньше смотреть дуроскоп. Weniger Fernseher zu schauen. Смотреть дуроскоп запрещено. Weniger diesen blöden Ding zu schauen. Но больше читай. Sondern mehr lesen. Ага. И вот когда ты начинаешь, хочешь иметь успех. Wenn du einen Erfolg haben willst. Тебе надо научиться у успешных людей. Du musst von den erfolgreichen Menschen lernen. Найди какого-нибудь человека, который чуть больше соображает, чем ты. Suche dir einen Menschen auf, der ein bisschen mehr versteht als du. В любом деле. Egal in welcher Sphäre. Там видеотехника. Zum Beispiel Videothek. Там музыка. Oder Musik. Там в каком-то твоем деле. Oder in irgendeiner Sphäre sonst. Найди какого-нибудь человека. Suche dir einen Menschen auf. И сядь у его ног. Und setz dich bei seinen Füßen. В кавычках, ты also, сядешь, in Anführungszeichen. И будешь учиться у него. Also, geh zu ihm und lerne von ihm. Ты скажешь, дай мне, пожалуйста, то, что у тебя есть. Und sag ihm, gib mir das, was du hast. В бизнесе. In der Wirtschaft. В служении. Oder im Dienst. Научись у него. Lerne von ihm. Это мудрость. Und das die Weisheit. Надо быть мудрым человеком. Man soll weise sein. Который хочет лучше больше знать. Der mehr und viel mehr wissen will. И не оставайся в этой гордыне. Und bleib nicht in diesem Stolz. Я уже знаю. Also ich weiß schon alles. Ерунда все. Nein, das ist alles Unsinn. Это была бы глупость. Das wär, das ist ein Schwachsinn. Как делают умные люди? Wie machen die klugen Menschen? Вы помните Елисея, который пришел к Илии? Also der Elisa. Пророк Елисей. Der Elisa kam zum Илия. А, и он попросил у него это разрешение. And er hat ihm Freigabe oder was? Erlaubnis gebeten. Можно я буду с тобой? Kann ich bei dir bleiben? И Илия разрешил ему, да? Und der Elia hat gesagt, ja, okay, klar. И что делал Елисей? Und was hat der Elia gemacht? Он стирал носки Илии. Der hat dem Elias die Socken gewaschen. Он ему лил, написано на Библии, на руки воду. Es steht geschrieben, er hat ihm das Wasser auf die Hände gegossen. То есть он был ему слугой. Er war ihm ein Diener. Он служил ему. Er hat ihm gedient. Илия, что тебе надо? Elias, was brauchst du? Давай сделай яичницу. Also, ich mache jetzt ein Spiegelei. Für dich. Ah, молодец. Ja, gut, super. И знаешь, когда он так был рядом, он научился тому, что он стал после Илии самым великим пророком. Also, der war bei ihm und er wurde nach Илия zum besten Propheten. Он стал великим пророком. Zum größten Propheten. Знаешь, вот таким надо должно быть в сердце христианина. Weißt du, so ein Herz soll ein Christ haben. И Бог благословит тебя. Und Gott wird dich segnen. Когда ты смиренный. Wenn du demütig bist. И желаешь большего. Und wünschst dir mehr zu haben. И учишься у людей. Und lernst von den Menschen. И молишься. Und betest. Ты будешь успешный человек. Du wirst ein erfolgreicher Mensch sein. И когда я сдавал экзамены. Und als ich die Prüfungen abgelegt habe. Я постарался. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben. Я молился много. Und ich habe viel gebetet. И когда после экзаменов пришел в школу. Und nach Prüfungen kam ich wieder in die Schule. Там у нас в холле висели списки учеников. In der Halle hang so eine Liste mit den Schülern. И там висело тысяча учеников. Und tausende Namen waren da drin. Списки с оценками. Also diese Liste mit den Noten. Я посмотрел на свой класс. Und ich habe mir meine Klasse gleich angeschaut. И ищу свою фамилию. Und ich suche nach meinem Namen. И меня нету. Und ich stehe gar nicht drin. Was, что случилось? Was ist los? Я стал переживать. Ich habe dann angefangen, mir Sorgen zu machen. Я ищу везде свою фамилию. Und ich suche überall nach meinem Nachnamen. И вдруг смотрю в самом верху. Und ich sehe ganz, ganz oben. Над самым верхом там, над ganz всеми фамилиями. Oben vor allen anderen Namen. Na, маленький списочек такой. Also gibt es ein kleines Zettelchen. И там написаны фамилии учеников, которые получили только пятерки. Und da stehen die Namen, die nur Einser bekommen haben in den Prüfungen. Были круглые отличники. Also, ja, das waren die. И я смотрю, там моя фамилия. Und ich sehe, da steht mein Nachname. Эй! Это было что-то особенное. Das war was Besonderes für mich. Это был особенный список. Das war eine besondere Liste. И там стоял христианин. Und dort stand ein Christ. Не важно, что это была моя фамилия. Also, es ist nicht wichtig, dass es mein Name war. Но важно, что это была фамилия христианина. Es war wichtig, dass da ein Christ stand. Потому что они пытались, учителя пытались всегда унизить меня. Weil die Lehrer haben immer versucht, also mich zu erniedrigen. Как христианина. Als ein Christ. Потому что я не ходил на их комсомольские собрания. Weil ich war nie bei ihren Versammlungen. Коммунизм, ich habe nie да, da teilgenommen bei diesen Versammlungen. А я на это все чихал, уходил. Also mir war das alles egal, ich bin immer weggegangen. И поэтому учителя давили. Deswegen die Lehrer haben versucht, auf mich Druck auszuüben. Но когда сверху была фамилия христианина Aber по всем оценкам пятерка. Oben ein Name eines Christen stand mit allen Einzelnen. Это был позор для этих комсомольцев и коммунистов. Also das war einfach Scham für die Lehrer. Für die kommunistischen Lehrer. Когда Господь поднимает своих людей, weißt du, wenn der Herr seine Leute erhebt, это прославляет Его имя. Das preist seinen Namen, das Он говорит, прославляющих Namen. Меня я прославлю. Und sagt, diejenigen, die mich verherrlichen, werde ich die auch verherrlichen. Поэтому ему нравится поднимать тебя, если ты христианин. Deswegen gefällt es ihm so sehr, also dich zu erheben. В твоей школе. Wenn du ein Christ bist, in deiner Schule. В твоем университете. In deiner Uni. Okay. Бог хочет поднять тебя. Gott möchte dich erheben. И он дух мудрости. Und er ist der Geist der Weisheit. И он знает химию и физику и все остальные. Und er weiß all die Fächer, Chemie, Physik und alle anderen. Кто-то верит в это? Glaubt das jemand dran? Даже математику, которую ты не любишь. Mathe kann er, Дух Святой умеет решать задачки. Also, Heiliger Geist kann die Aufgaben lösen. Я не слышу вас. Ich höre euch nicht. Вы не верите, да? Glaubt ihr nicht daran? Я верю в это. Aber ich glaube daran. И он знает все языки. Und er weiß auch alle Sprachen. И он может помочь тебе выучить немецкий язык. Er kann dir auch helfen, Deutsch zu lernen. Yes! Yeah. Amen. Amen. Я не понял. Вы все перфект говорите, да? Sprichst du schon perfekt Deutsch. Super, das freut mich. Wunderbar, das freut mich. Aber Дух Святой дает тебе способность учить языки. Also der Heilige Geist gibt dir die Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Английский. English. Какой ты там хочешь еще? Also egal welche Sprache du lernen möchtest. Okay, Дух Святой, Дух высокий. Heiliger Geist ist ein hoher Geist. Он даст тебе мудрость. Er gibt dir Weisheit. Не автоматически. Nicht automatisch. О, я заснул, сказал, завтра я буду говорить по-немецки. Ah, ja, ich bin ins Bett, habe geschlafen und dann stehe ich auf und plötzlich rede ich Deutsch. Nee. Nein. Нет, конечно. Nein, so wird das nicht passieren. Но он дает тебе, когда ты ищешь. Aber er gibt dir das, wenn du suchst. Когда ты ищешь. Wenn du suchst. Ты сам стараешься. Und du streng dich an. Кто-то может сказать громко «Аминь»? Kann jemand «Амин» sagen? Громко я сказал. Sehr laut. Амин. Давай включим Титу, 2 глава. Lass uns Titus 2:14 aufmachen. 14 стих. Апостол Павел говорит: Вы народ особенный. Апостол Павел sagt hier, ihr seid ein besonderes Volk. Бог избрал нас. Gott hat uns auserwählt. Себе очистил. Für sich hat uns gereinigt. Выбрал себе народ. Und hat sich ein Volk ausgesucht. Особый. Ein besonderes Volk. Ревностный к добрым делам. Das zu guten Werken eifrig ist. Ey, особенный народ. Ein besonderes Volk. А что особенного у нас? Und was ist daran so besonders an uns? Ответ здесь. Und hier ist die Antwort. Also schau her. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ревностный к добрым делам. Eifrig ist, gute Werke zu tun. Это первое, что нас отличает. Das ist das Erste, worin, wo wir den Unterschied haben. Конкретно, радикальное различие. Also radikal, ein großer Unterschied. Люди в мире, они не стремятся делать добрые дела. Also die Menschen, die strengen sich, oder die wollen nicht die guten Werke tun. Ну, они хотят иногда. Also die wollen, aber die streben nicht nach guten как обычно, Werken. Просто сделать доброе дело. Also die machen das irgendwie so Дал 5 евро там нищему. Also gab 5 Euro an einen который сидит там с кошечкой своей, говорит, дайте кошечке деньги, ты Der mit seiner Katze auf der Straße sitzt und ja, bittet ums Geld. Ага, и ты доброе дело сделал, типа. Und du hast angeblich eine gute Tat vollbracht. Слушай, христиане, они ревностны к добрым делам. Nein, die Christen sind eifrig zu guten Werken. Ревностны. Die sind eifrig. Скажи, ревностно. Sag eifrig. Eifrig. Eifrig. Ревностный. Eifrig. Okay? То есть, если ты говоришь, ты ревностный, ты говоришь, а почему мне не дали сделать это доброе дело? Also, wenn du eifrig bist, dann sagst du auch, ja, warum hat man mir nicht gegeben, dieses gute Werk vollzubringen? Почему это он сидит вот за? Warum sitzt er jetzt beim Video? Video? А я не могу это. Und ich kann es я nicht. Я тоже хочу. Ich will es auch tun. А почему она пылесосит здесь в церкви? Warum tut sich hier Staub sagen? Ich möchte es tun. Ich möchte es tun. Тоже, Gib mir doch was, was ich hier machen kann. Amen. Amen. Yeah. Это люди, которые ревностны. Das sind die Menschen, die eifrig sind. Если ты не стремишься еще ревностно к добрым делам, Wenn du noch nicht eifrig bist zu guten Werken, значит, ты еще не особенный. Dann bist du noch nicht besonders. Такой же, как все еще. Also, du bist genau wie die anderen. И Библия, она говорит о благословении. Und die Bibel spricht über den Segen. И это всегда очевидное. Das ist immer offensichtlich. Благословение всегда очевидно. Der Segen ist immer offensichtlich. Его можно увидеть. Man kann ihn sehen. Пощупать. Man kann ihn anfassen. Потрогать. Man kann ihn berühren. Оно измеримое. Das kann man messen. И Павел говорит о благоухании Евангелия. Und der Paulus sagt über das Wohlgeruch des Evangeliums. Евангелие. Evangelium имеет запах. Hat einen Geruch. И у Павла это был приятный запах. Bei Paulus war das ein gutes Geruch. Ты чувствуешь запах. Und du spürst oder du riechst es. Кто-то видел запах? Hat jemand einen Geruch gesehen? Кто-то видел его? Hat jemand einen Geruch gesehen? Правда? Nein. Ты можешь даже быть слепым. Du kannst sogar blind sein. Но ты всегда найдешь еду. Aber du wirst immer ein Essen finden. Essen пахнет. Essen, also riecht. И ты можешь даже слепым, но ты найдешь еду. Du kannst sogar blind sein, aber du findest das Essen. Потому что оно пахнет. Weil das riecht. Если вкусно, то вкусно пахнет. Wenn das Essen gut riecht, dann ist es gut. Если плохая еда, значит плохо пахнет. Wenn schlecht, dann ist das Essen schlecht. Слава Богу за нос. Gott sei Dank für die Nase. Amen. Amen. Вам не нравится ваш нос? Gefällt es euch nicht? Скажи тогда со мной. Amen. Sag mit mir Amen. Это великое счастье. Das ist ein großes Glück. Иметь вот эти две дырочки. Also diese zwei Löcher dazu haben. Они спасают тебя от also отравления. Die schützen dich vor Vergiftung. Vergiftung. Amen. Vergiftung. Есть запахи. Es gibt запахи. Gerüche. Ага. Gerüche? Ja. И ты идешь мимо и чувствуешь там вкусно. Also es gibt verschiedene Gerüche, glaube ich, heißt es. Und dann spürst du oder riechst du verschiedene Sachen. Also da spürst du oder riechst du, es schmeckt. Und rennst dahin. Letzten Sonntag unsere Brüder haben für uns ein Gericht vorbereitet, das heißt Abgusch. Abgusch. Aha. И они нас угостили там в бюро. Und im Büro haben sie für uns das vorbereitet und uns gegeben. Это такая еда персидская. Das ist ein persisches Gericht. Очень вкусное. Sehr lecker. И такой запах был. Und es hat so gut gerochen. Ты не можешь устоять. Also kannst nicht widerstehen. И вот святость, она такой запах. Und Heiligkeit hat diesen Geruch. Святость имеет запах. Heiligkeit hat einen Geruch. Ты смотришь, человек вроде обычный. Du schaust einen Menschen an und denkst, ja, das ist nichts Besonderes. Нормально одетый. Normal angezogen. Когда он говорит, нормально Wenn говорит. Er spricht, dann spricht er gute он Sachen. Он не поет там сразу Господу помолимся. Er singt jetzt keine Halleluja-Lieder. Okay. Он обычный человек. Also, ist ganz normaler, gewöhnlicher Mensch. Но что-то вкусное есть в нем. Aber der besitzt was Leckeres. Aha, и ты это знаешь, чувствуешь это. Und du spürst es auch an ihm. И когда тебя спрашивают люди, wenn die Menschen dich fragen, что в тебе такое другое? Was ist an dir so anders? Ты какой-то другой. Du bist irgendwie anders. Это означает, что в тебе есть святость. Das heißt, dass du heilig bist. У тебя есть запах. Du hast einen Geruch. Ага. И ты говоришь, да нет, ничего, все нормально. Und du sagst, nein, nichts Besonderes. А что ты решил, что я другой? Wie kommst du da drauf, dass ich anders bin? Вот я чувствую. Aber ich spüre es. Und что-то в тебе такое есть. Irgendwas anderes hast du. Ну, рассказывай. Also erzähl das ganz да schnell. Да нет, скажи, ничего, все нормально. Nein, es ist alles okay. Да, also, я такой же, ich bin ganz genauso wie du. Нет, я чувствую. Nein, aber ich spüre es. Ну, это тогда Иисус. Dann ist es Jesus. Ну, это Иисус. Das ist Jesus. Я такой, как все. Ich bin genauso wie die anderen. Но Иисус есть. Aber Jesus ist in mir. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. То есть, когда тебя кто-то спрашивает, почему ты другой, Wenn значит, die Menschen dich fragen, wie, значит, warum du anders bist, у тебя уже есть запах. Dann hast du bereits einen Amen. Geruch. Amen. Ты не можешь его спрятать. Du kannst nicht verstecken. Запах пахнет везде. Geruch riecht man überall. Ты можешь дверь закрыть. Du kannst die Tür zuschließen, Но там пахнет zu machen, aber man riecht es raus. Amen. Amen. Du musst Окна открывать. Du kannst die Fenster aufmachen, also ein bisschen lüften, aber das, der Geruch ist da. Amen. Это то, то, к чему мы должны стремиться. Das ist das, wonach wir streben sollen. Чтобы люди услышали запах. Dass die Menschen dieses Geruch hören. В твоей жизни. In deinem Leben. И сказали, он другой. Und sagen dann, er ist anders. Знаешь, Иисус сказал однажды, он говорит, Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Weißt du, Jesus hat mal gesagt, also die Stadt kann nicht verbergt werden, die auf einem Hügel steht. Не может. Die Stadt kann nicht verborgen werden. Это он говорил о нас с вами. Das hat er über uns gesprochen. Он говорит, ты не можешь спрятаться. Also du kannst dich nicht verstecken. Если ты наверху горы. Wenn du also an der Spitze eines Berges stehst. Ты не можешь спрятаться, если в тебе огонь горит. Du kannst dich nicht verstecken, wenn du ein Feuer in dir drin hast. Если ты как свечка. Wenn du eine Kerze bist. Halleluja. Знаешь, если при тебе людям не курится и не матерится. Weißt du, wenn die Menschen um dich herum gar nicht trinken wollen, rauchen wollen, anfangen. Это говорит, что ты уже на горе. Das heißt, dass du schon auf dem Berg bist. Amen. Знаешь, вот мне говорили, слушай, das при тебе даже материться как-то неприлично. Und einer hat zu mir gesagt, also ich will mich gar nicht fluchen, wenn ich in deiner Nähe bin. Вот всякое желание пропадает. Also den Wunsch kriege ich weg. Да, вот просто пропадает желание материться. Всегда матерюсь. Что-то вот пропадает. Also der Wunsch zu fluchen, also geht jetzt einfach weg, wenn ich in deiner Nähe bin. Это очевидная разница. Das ist offensichtlicher Unterschied. Halleluja. Halleluja. Yeah. Мы другие. Wir sind anders. И ты не можешь это спрятать. Und du kannst nicht verstecken. Святость нельзя спрятать. Die Heiligkeit kann man nicht verstecken. Okay, святость можно прикинуть, одеть ее как. Die Heiligkeit kann man so ein bisschen ummanteln, so, ach so, anziehen. Сделать вид святой. Man kann es so tun. Какой святой. Also heilig rüberkommen. Aha, но при этом нету запаха. Aber man hat keinen Geruch dabei. О, это значит святость без силы. Das heißt, die Heiligkeit hat dann seine Kraft verloren. Это соль без силы. Also das Salz, wo seine Kraft verloren hat. Запаха нету. Der Geruch ist nicht da. Ты смотришь, вид хороший. Du schaust also, schaut gut aus. Черное там что-то одел. Also der hat jetzt schwarze Sachen angezogen. Такой крест, так, 5 килограммов. Großes такой. Kreuz, also riesengroßes Kreuz. Такие длинные волосы, такие. Lange Haare. или платок одел. Oder ein Kopftuch. Du machst, wow, святой. Und du schaust ihn an und sagst, ja, das ist ein heiliger Mensch. Святая. Also sie ist wirklich heilig. А запаха нету. Aber kein Geruch kommt raus. Нету запаха. Man spürt es nicht. Нету радости. Man hat keine Freude. Sie hat keine Нету Freude. Нету радости у этого человека. Где Diese ж тогда святость? Person hat keine Freude. Worin ist denn die Heiligkeit? Nee, святость без радости это не радость. Это не святость. Heiligkeit ohne Freude ist keine Heiligkeit. Нормальные святые они радостные. Нормальные Christen die freuen sich. Die freuen sich. А, заулыбались сразу. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, есть такое пластмассовое христианство. Es gibt dieses Plastikchristentum. Plastikchristentum без запаха. Also ohne Geruch. Ты смотришь на хлеб. Du schaust dir das Brot an. Ой, какой вкусный хлеб. Oh, so lecker. Смотришь на него, вроде такой классный. Du schaust dir an und denkst, ja, das ist jetzt И подходишь поближе. Kommst näher. А запаха нет. Aber der ist, das riecht nicht. Das riecht nur, du denkst dir, was ist los? Was ist los? Он из пластика. Also, das Brot ist aus Plastik. Там уже мухи накакали на него. Das, die Mücken oder die Fliegen haben schon drauf gekackt. И вот есть христиане такие из пластика. Und es gibt auch solche Christen, die aus Plastik sind. Без вкуса. Ohne Geschmack. Без соли. Ohne Geschmack, ohne Salz. Без радости. Ohne Freude. Без запаха. Ohne Geruch. Amen. Amen. А святость, она должна пахнуть. Und die Heiligkeit soll riechen. Halleluja. Halleluja. Святость, она не воняет. Und die Heiligkeit stinkt nicht. Стоит. Halleluja, Jesus. Also, der steht da rauf und sagt, ja, Ehre sei unserem Herrn Halleluja. Und raucht dabei. Halleluja. Ты лучше здесь, вот помассажируй себе. Массия, ты либо hier oben. Святость, она не воняет. Die Heiligkeit stinkt nicht. Amen. Amen. Святость не матерится. Die Heiligkeit flucht nicht. Amen. И когда мы говорим что-то, и этим не пахнет в нашей жизни. Und wenn wir etwas sprechen oder wenn wir etwas sagen und das hat keinen Geruch. Нету, нету, значит, этого, нету этих, это авторитета нет. Also es gibt keine, die Autorität ist nicht da. Наши слова не внушают доверия. Unsere Worte haben keine Macht oder Vertrauen. Sind nicht glaubwürdig. Und sie sind nicht glaubwürdig. Они недостойны того, чтобы им верить. Also die sind nicht würdig, dass man diesen Wörtern glaubt. А нам нужно, чтобы нам верили. Und wir brauchen es, dass man uns glaubt. Чтобы нам верили. Dass man uns glaubt. То есть жить так, чтобы нам даже не приходилось говорить. So zu leben, dass wir nichts mehr sagen müssen. Чтобы люди сами спрашивали. Dass die Menschen anfangen, selbst uns zu fragen. Откуда у тебя этот дух? Woher hast du diesen Geist? Откуда у тебя столько силы? Woher hast du so eine Kraft? Откуда столько позитива у тебя? So viel Positives hast du in dir. Откуда столько энергии у тебя? So viel Energie. Эй, дай мне это. Gib's mir. Откуда у тебя этот успех? Woher hast du diesen Erfolg? Halleluja. Halleluja. Это начинается запах. Das fängt beim Geruch an. И когда ты начинаешь говорить об Иисусе, wenn du anfängst, über Jesus zu sprechen, и говоришь, Бог меня благословил, und sagst, Gott hat mich gesegnet, я благословен, ich bin gesegnet, и при этом у тебя драные туфли, und dabei hast du Schuhe mit Löchern, или носки дырявые, oder Socken mit Löchern, это не внушает доверия. Das ist nicht glaubwürdig. Amen. Amen. Amen. Ты их ни разу не чистил свои туфли. Also deine Schuhe hast du also niemals geputzt. С тех пор, как купил, ни разу не чистил. Also hast du die gekauft und seitdem hast deine Schuhe nie geputzt. Только иногда так плюешь сверху. Тьфу. Nur von oben spuckst du manchmal drauf. Носки друг об друга потер. Tust du deine Schuhe so aneinander an deinen Beinen reiben und gehst dann weiter. So ein Christ. Эй, это не совсем христианин. Das ist nicht wirklich ein Christ. Ой, у него что-то не то. Und an dem stimmt was nicht. Amen. Знаешь, если христианин имеет рыбку на двери, weißt du, wenn ein Christ an der Tür einen Fisch hat, а вокруг двери хлам, und an, über, bei seiner Tür ist nur Chaos und Müll, и вот такие дырявые туфли, und nur diese Schuhe mit Löchern, тогда мне хочется эту рыбку сдереть быстрее. Dann will ich ganz schnell diesen Fisch da von der Tür abkratzen. Быстрее сдереть ее, ganz schnell abkratzen von der Tür. Никто не увидел, что это типа христианин. Keiner nur merkt, dass es ein Christ ist. Amen. Okay, если у тебя шкаф такой, wenn du so einen Schrank besitzt, а мама неверующая, und deine Mama ist ungläubig, и ты говоришь, я христианин, und du sagst, ich bin ein Christ, и ты, а мама заходит, открывает, и там все вываливается, die Mama kommt ins Zimmer rein und aus dem Schrank fällt einfach alles raus, fällt alles raus, тогда это не что-то не в порядке с христианином, dann irgendwas stimmt nicht bei diesem Christen, кто-то может сказать, Amen? Kann jemand Amen sagen? Amen. Amen. Если ты приезжаешь на своей машине на работу, wenn du mit deinem Auto auf die Arbeit fährst, и коллеги мимо проходят, und die Kollegen gehen vorbei, и видят там такая большая рыбка, und die sehen einen großen Fisch auf, an deinem Auto, но в машине, aber im Auto drinnen, там два Flohmarkta, das sind ja so viele, so viel Müll wie auf einem Flohmarkt. Слушай, это не совсем христианин. Das ist nicht wirklich ein Christ. Amen. Amen. Вы понимаете? Versteht ihr mich? То есть наши слова это одно, но наша жизнь это другое. Unsere Worte sind eine Sache, aber unser Leben ist andere Sache. И мы должны не просто говорить, а жить этим. Und wir sollen nicht nur das aussprechen, sondern auch dadurch leben. Leben damit. Amen. Damit leben. Чтобы слова были глаубwürdig. Dass die Worte glaubwürdig sind. Чтобы ты был солью и свет. Dass du Salz und Licht bist. Я, может быть, поверю, когда ты говоришь, Бог меня благословил. Vielleicht werde ich glauben, dass wenn du sagst, also der Herr hat mich gesegnet. А ты с драными носками. Und du bist mit löchrigen Socken. Я тебе поверю. Ja, ich werde es dir glauben. Потому что ты харизмат. Weil du ein Charismat ты bist. Исповедуешь то, что не существует. Du rufst, du proklamierst das aus, was nicht, noch nicht da ist. Мы же христиане, мы должны исповедовать то, что не существует. Weil wir sind Christen und wir proklamieren immer das, was manchmal noch nicht da ist. Но люди-то неверующие, они в это не верят. Aber die Menschen, die nicht gläubig sind, also die glauben auch nicht так daran. Так что ты исповедуй про себя. Deswegen proklamiere oder rufe es über dich aus. Про себя. Пока это не появится. Also innen drinnen, also sprich es noch nicht aus, bevor du es hast. Есть такой анекдот. Es gibt so einen Witz. Попали в ад. Баптист, писятник и харизмат. Es kam in die Hölle. Баптист, Charismat und сидят там. Und писятник. Пфингстлер. Сидят втроем и плачут. Und die sitzen da zu dritt und weinen dabei. И эти баптист говорит: я мало Библию читал. Und der Baptist sagt, ich habe zu wenig Bibel gelesen. Поэтому сейчас в ад попал. Deswegen bin ich jetzt in der Hölle. Писятник сидит. Der Pfingstler sitzt da. А я на языках мало молился. Und ich habe zu wenig in Zungen gebetet. Поэтому сейчас в аду. Deswegen bin ich in der Hölle. А Charismat такой счастливый. Und der Charismat freut sich so, da sitzt da. А я исповедую, что я не в аду. Und ich proklamiere das oder ich rufe aus, dass ich nicht in der Hölle bin. Я не в аду, говорю. Ich bin nicht in der Hölle. Amen. Вот такая есть у нас иногда такая фишка. Manchmal haben wir so einen Trick. Я исповедую. Ich proklamiere. То, чего нет. Das, was noch nicht da ist. И это большая проблема. Und es ist ein großes Problem. Люди, в отличие от нас, верующих, не верят в то, что ты говоришь, а в то, что видят. Und die Menschen, ja, das ist auch ein Unterschied, dass die Menschen noch nicht. Они верят в то, что они видят. Also die glauben an das, was sie sehen. Они хотят видеть что-то. Und sie wollen was sehen. Они просто слушают. Und nicht nur zuhören. Иисус говорит, дерево узнается по плодам. Und Jesus sagt, man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Ты не можешь это спрятать. Du kannst es nicht verstecken. Halleluja. Halleluja. Я не могу это спрятать. Ich kann es nicht verstecken. Я благословен. Ich bin gesegnet. Я не могу это спрятать. Ich kann es nicht verstecken. И не буду это прятать. Ich werde es auch nicht verstecken. Amen. Amen. Авраам что-то там пытался прятать. Abraham versucht es zu verstecken. Там жену пытался спрятать. Seine Frau zu verstecken. Там своих лошадей, там своих верблюдов. Oder seine Pferde oder Kamele. А люди все равно говорили, эй, он благословен. Aber die Menschen haben trotzdem gesagt, er ist gesegnet. Он другой. Er ist anders. Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Paulus sagt, wir sind unbekannt, aber wir sind wohlbekannt. Иисус говорит, деревья узнаются по плодам. Jesus sagt, man erkennt die Bäume an seinen Früchten. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Не может. Er kann keine schlechte Früchte bringen. Er kann es не nicht. Может. Er kann es nicht. Ты не можешь это спрятать. Du kannst es nicht verstecken. Я не могу это спрятать. Ich kann es nicht verstecken. Вишня не может спрятать, что она вишня. Also der Kirschenbaum kann ich verstecken, dass es ein Kirschenbaum ist. У нас вишня растет. Wir haben einen Kirschenbaum im Garten. Я вчера смотрел. Ich hab diesen Baum mir angesehen. Вчера. Also gestern. И теперь сразу видно, что это вишня. Und man sieht gleich, dass es ein Kirschenbaum ist. Еще неделю или там две недели назад не было видно. Vor 2-3 Wochen hat es man noch nicht gesehen. Да, потому что еще не было плодов. Weil die Früchte waren noch nicht da. Okay. Иногда смотришь на жизнь христианина. Man schaut sich manchmal das Leben eines Christen an. Непонятно. Also man ist непонятно. Also nicht verständlich. Kann man nicht verstehen. Kann man nicht verstehen. Христианин. Ein Christ. Не христианин. Nicht ein, kein Christ. Уже нет плодов. Weil es gibt keine Früchte. А потом проходит время. Und dann vergeht die Zeit. и ты видишь, это Он. Und es ist ja, das ist er. Это Он. Das ist er. Это христианин. Das ist ein Christ. В нем Иисус. In ihm ist У него Jesus. Есть плоды. Er hat Früchte. И написано, что они узнавали, люди неверующие узнавали, что эти люди были с Иисусом. Und es steht geschrieben, die ungläubigen Menschen haben gleich erkannt, dass diese Menschen mit Jesus waren. А Иисус говорит, потому узнают все, что вы мои ученики. Und Jesus sagt, also alle werden sehen, dass ihr meine Jünger seid. Когда? Wann? Когда? Wann? Давай включим, чтобы посмотреть. Lass Иоанна, 13 глава. Anschauen. Johannes 13. 13 глава, 35 стих. 35. Ага. Потому узнают все, что вы мои ученики. Если вы будете круто проповедовать. Also daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Yeah. Wenn если вы будете круто проповедовать. Wenn wir super predigen werden. Если вы будете исцелять больных. Wenn wir die Kranken heilen werden. Yeah. Nein. Если вы будете бесов изгонять. Wenn wir die Dämonen austreiben werden. Yeah. Nein. Потому узнают все, что вы мои ученики. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Если будете иметь любовь между собой. Wenn ihr Liebe untereinander habt. По любви. Also durch Liebe. А любовь это дефицит большой. Und die Liebe ist ein Defizit, ein großes Defizit. Defizit ein großes Defizit in dieser Welt. И поэтому его сразу видят это качество. Deswegen diese Eigenschaft sieht man es gleich. Сразу видно. Man sieht's gleich. Павел говорит о плоде, плод духа. Und Paulus redet hier über die Früchte des Geistes. Мы сегодня не будем дальше говорить. Wir sprechen heute nicht mehr darüber. В следующий раз. Nächstes Mal. Плод духа. Also die Früchte des Geistes. Его сразу видно. Man sieht sie gleich. Оно пахнет. Also es riecht. Halleluja. Halleluja. Бог дает своему народу особую красоту. Gott gibt seinem Volk auch besondere Schönheit. Besondere Schönheit. Besondere Schönheit. Говорит, люди увидят, что вы мои ученики. Und er sagt, die Menschen werden sehen, dass ihr meine Jünger seid. Потому что есть любовь. Weil es gibt Liebe unter euch. Особая красота. Also eine besondere Schönheit. Особая атмосфера. Eine besondere Atmosphäre. Люди увидят, узнают. Die Menschen werden sehen und erkennen. Du kannst es nicht verstecken. Du kannst es nicht verstecken. Атмосфера. Die Atmosphäre. Любовь. Die Liebe. То, что ты видел или читаешь и знаешь про нашу страну Германию. Das, was du gesehen hast, gelesen hast über unser Land. Наша страна, она 500 лет празднует в этом году Реформацию. Dieses Jahr feiert unser Land 500-jähriges Jubiläum seit der Reformation. 500 лет. 500-jähriges Jubiläum. Мы будем праздновать в октябре. Wir werden im Oktober dieses Jubiläum feiern. И христианство создало в стране культуру. Und das Christentum hat im Land seine Kultur geschaffen. Культуру доброжелательности. Die Kultur der Gütigkeit. Культуру вежливости. Die Kultur der Guterzogenheit. Ага, когда тебя обслуживают в магазине. Wenn du in einem Laden bedient wirst, nein. Здесь. Hier, ja, also hier in der Gemeinde. Да, нет, wenn, в стране. Wenn du in dem Land nicht bedient. Да, когда ты сервисами. Ah ja, wenn du bedient wirst. То ты получаешь улыбку. Dann lächelt man dir. Обычно в магазине. Also gewöhnlich wirst du angelächelt. Улыбка. In einem Laden. Что вы еще хотите? Also was möchtet ihr noch mehr? А откуда эта культура? Und woher kam diese Kultur? Культура доброты. Also die Kultur der Gütigkeit. Это культура. Das ist eine Kultur. Культура сервиса, обслуживания. Und die Kultur der Dienstleistungen. Это Евангелие. Das ist Evangelium. Создало такую культуру. Das Evangelium hat diese Kultur erschaffen. За 500 лет. Also innerhalb von 500 Jahren. Знаешь, до Реформации Германия была совершенно другая. Vor der Reformation war das Deutschland ganz anders. Совершенно грязно. Also sehr schmutzig. Никакого порядка also не было. Keine Ordnung. О, это немцы, они такие порядочные. Oh, die Deutschen, die sind doch so ordentlich. А, они все пунктуальные такие, so да-да-да. Pünktlich. Откуда это? Und woher kam das? Это пришло от Реформации. Das kommt durch die Reformation. Может, реформаторы сказали, ora et labora. Weil die Reformatoren haben gesagt, ora et labora. Молись и работай. Bete und arbeite. И пришел порядок. Und da kam die Ordnung rein. Пришла красота. Es kam die Schönheit rein. Пришла чистота на улице. Auch die Sauberkeit auf den Straßen. Как один мой друг пастор говорит, утром вышел. Ein bekannter Freund von mir, ein Pastor, sagte, ich ging am Morgen in Deutschland raus. An einem Morgen ging ich auf die Straße raus. Und ich dachte mir, warum habe ich mir die Schuhe angezogen? Ich könnte sogar mit Socken rumspazieren gehen. Also so sauber. Deutschland. Откуда? Woher kam das alles? Reformation. Die Reformation. И поэтому беженцы не хотят ехать в Африку. Deswegen wollen die Flüchtlinge nicht nach Afrika gehen. Хотя там тепло. Obwohl es dort warm ist. И бананы растут. Und Bananen wachsen auf den Palmen. Они хотят сюда. Nein, die wollen nicht hierher nach Deutschland kommen. Это Евангелие. Das ist das Evangelium. Создало такую культуру. Hat diese Kultur geschaffen. Amen. И Бог дал своему народу особую красоту. Und Gott gab auch seinem Volk eine besondere Schönheit. Я скажу больше. Und ich kann mehr dazu sagen. Христианские нации, also die christlichen Nationen, в своем развитии разные. Also sind unterschiedlich innerhalb seiner Entwicklung. И протестантские страны, und protestantische Länder, это высшее развитие. Die haben die höchste Entwicklung. Höchste Entwicklung. Если ты посмотришь на Америку или Швецию или Швейцарию, wenn du die Amerika, die Schweiz oder, или Финляндию, oder Finnland anschaust, это народы с протестантизмом. Das sind die Länder mit protestantischen Wurzeln. Они подняты. Also die wurden jetzt erhoben. Amen. Amen. Почему? Und warum? Это мышление. Das ist diese Denkweise. Это реформация. Das ist die Reformation. Ora et labora. Ora et labora. Когда беженцы бегут, они не остаются в православной Греции. Und die Flüchtlinge, wenn die fliehen, also die bleiben nicht im protestantischen Griechenland. Orthodox. Oh, orthodoxisch. Они не хотят оставаться в православной Греции. Die wollen nicht im orthodoxischen Griechenland bleiben. Тоже христиане. Also, das sind auch Christen. Orthodox. Orthodoxen. Они не хотят остаться в католической Италии. Die wollen nicht im katholischen Italien bleiben. Они хотят к нам. Die wollen hierher nach Deutschland. В страну реформации. Also, Deutschland, das Land der Reformation. Это Евангелие. Das ist das Evangelium. Ты слышишь? Hörst du's? Ora et labora. Ora et labora. Запах. Also Geruch. Другая культура. Andere Kultur. И все люди хотят это. Und alle Menschen wollen es. Наша задача как христиан жить так. Unsere Aufgabe als Christen ist, besteht darin, dass wir auch nach Erfolg стремиться к благословению. Dass wir nach Erfolg streben, nach Segnung streben. Чтобы мы стремились иметь запах. Dass wir versuchen, dieses Geruch zu haben. Чтобы мы учились. Dass wir es lernen. Большему и больше. Mehr und mehr. Достигать больше. Mehr zu erreichen.